Ausspracheregeln zu 22. Sprechen Sie auch diese Wörter sorgfältig nach. Algarve. Amigo. Gustavo. Graça. Engenheiro. Regina. Cerveja. Beijo. Beijinho. Miguel. Guitarra.